der Straße. Vorübergehen, doch keiner in Pelzen und Seiden, nicht eine verstand, wie ich leide. Wie schön war, was ich einst besessen, wie schwer ist, dieses Schöne zu vergessen. Das Wort immer zu. Tabu, tabu, es nimmt meinem Herzen die Ruhe. Tabu, für mich bist du. Anderen als mich. Tabu, tabu, doch ich liebe immer noch dich.